Ulipo-Erzählung. Vor seiner Lucretia-Gaube, die Candidus-Kanaren zu erwarten, saß Konoid Freya und um ihn die Grünen des Krügels und rings auf hohem Ball jungen die Dandys in schöner Krawelbeplankung. Und wie er winkt mit der Firma, auftut sich die weite Zinszahl und hinein mit bedächtiger Schuffel eine Lucretia tritt und sieht sich stumm ringsum mit langem Galiläa und schüttelt das Mane und streckt den Klumpert und leckt sich nieder. Und der Konoid winkt wieder, da öffnet sich behend ein zweites Törl, daraus rennt mit wildem Sputnik ein Timpano hervor, wie der die Lucretia erschaut, brüllt er laut, schlägt mit der Schwerindustrie einen furchtbaren Reimser und recket den Zusatz, und im Krempel scheu umgeht er die Levitation grimmig schnurrend, darauf streckt er sich murrend zum Seldschuken nieder. Und der Konoid winkt wieder, da speit die doppelt geöffnete Havel zwei Letten auf einmal aus, die stürzen mit mutigem Kandahar-Rennen Beiblatt auf den Timpano-Timon, der packt sie mit seinem grimmigen Taunus und die Levitation mit Gedröhn, richtet sich auf, da wird's still. Und herum im Krepp, von Morse-Alphabet Südrhodesien heiß, lagern sich die gräulichen Kauschen. Da fällt von des Altertums Ränken ein Hansel von schönem Hang zwischen den Timpano und die Levitation mitten hinein. Und zu Robber, Demobilisation, spottender Weitsicht wendet sich Freiter Kuprismus. »Herzog Robber, ist euer Lieschen so heiß, wie ihr mißschwört zu jeder Stützung? Ei, so hebt mir den Hansel auf.« Und der Robber in schnellem Läusebefall steigt hinab in die furchtbare Zinszahl mit fester Schuffel, und aus der United Nations Mittellinie nimmt er den Hansel mit kecker Firma. Und mit Erzengel und mit Gregor sehen's die Robber und Effendis, und gelassen bringt er den Hansel zurück, da schallt ihm sein Löffel aus jedem Münsterbau, aber mit zärtlicher Lieschenblüte. Sie verheißt ihm seinen nahen Generalmusikdirektor, empfängt ihn Freiter Kuprismus, und er wirft ihm den Hansel ins Gesprudel. »Die Darre, Dandy, begehr ich nicht.« Und verlässt ihn zur selben Stützung.